Ich geh übern Hof, verschluckt von der Nacht. Im Souterrain hat der Mann sein grelles Licht angemacht. Die Vorhänge sind weit offen, ich sehe, er trinkt und schweigt. Er handelt wie auf der Bühne. Dieser Mann im Souterrain spielt der Welt etwas vor. Die Lautlosigkeit dringt wie Gift in mein Ohr. Fliehen kann er nicht, er stellt sich nicht tot. Der Mann mit der Flasche hält nicht hinterm Berg mit der Not. Die Offenheit ist sein Anschluss, sein Draht zu der heilen Welt. Wann fällt der verdammte Vorhang? Doch der Mann im Souterrain spielt der Welt etwas vor. Die Lautlosigkeit dringt wie Gift in mein Ohr. Was spielt er sein Elend aus? Was macht er die Welt betroffen? Jetzt ängstigt mich mein Zuhause. Was muss ich denn immer sehen, was in seinem Raum geschieht? Vielleicht hat er eine Hoffnung, solange ihn jemand sieht. Dieser Mann im Souterrain zeigt der Welt seine Not. Die Einsamkeit.